der Leerziegrund ist ein Kragler voll. Und die Stimmung ist natürlich toll. Der FCZ ist heute gross im Stoss. FCZ, go, go, go! FCZ, go, go, go! Sie kämpfen mit Herz und spielen mit Kopf. Und schiessen dafür manchen schönen Topf. Viel zu schnell geht dann die Zeit vorbei. FCZ, go, go, go! FCZ, go, go, go! Sind sie sich alle klar? Ein solches Spiel wünscht man das ganze Jahr. Und jeder sagt sich beim nächsten Hit: Nehme ich Frau und Kind auch mit. Nehm